Das Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 wurde am 9. Juni in der Karelien die Völkerfreundschaftsgesellschaft von Russland gebildet. Das Komitee beschloss, bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu organisieren und die Solidaritätsmaßnahmen zur Unterstützung der Sache des koreanischen Volkes zu ergreifen.